mwana wange katyokuze sembera wano kubulire ebizibu byenzize mpitamu mu bulamu bw'enseno. Mwana wange katyokuze sembera wano kubulire ebizibu byenzize mpitamu mu bulamu bw'enseno. Nalimanyi nti okuva mu buto bwange niba n'eddembe mu buli kimu nedda mwana wange si bwe kiba nawe bw'otyo tokitwala bw'otyo toddamu byakwogera kati ku akiti nga kyekiriwo ku guno omulembe ogwa leero. Nalimanyi nti okuva mu buto bwange niba n'eddembe mu buli kimu nedda mwana wange si bwe kiba. Nalimanyi nti okuva mu buto bwange niba n'eddembe mu buli kimu nedda mwana wange si bwe kiba. Yeah.